wieder zum Lichte empor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Gott ist tot. Gott ist tot, er starb in mir heute Nacht. Gott ist tot. Gott ist tot, ich hab ihn umgebracht. Er war hässlich, krank und schwach. Hässlich, krank und schwach. Von nun an sprech ich für euch, von nun an denk ich für euch. Von nun an führe ich den Krieg, von nun an feier ich den Sieg. Hier kommt der neue Gott, ich bin der neue Gott. Hier kommt der neue Gott, ich bin der neue. Größer, schöner und stärker. Größer, schöner und stärker. Hier kommt der neue Gott, ich bin der neue Gott. Hier kommt der neue Gott, ich bin der neue. Größer, schöner und stärker. Größer, schöner. Verlacht, ewig dem Gestern ein Ende.